nicht Nixen, Nymphen, Sylphen, Elfen, Musen oder Feen. Für dich will ich die Motten verstehen, die können mich widerstehen. Für dich bin ich ein Phönix, nur Geschichte ist bekannt. Nur immer wieder, nimmer, nimmer nichts dazu gelernt. Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na. Für dich leg ich die Hand ins Feuer und zieh mich da rein. Für dich verzehren Flammen sich und ich will ein davon sein. Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na. Salamandrina, Salamandrina, Salamandrina. In Irum imus nocte et consumi mur igni. Wir irren es nachts im Kreis umher und werden vom Feuer verzehrt. Salamandrina, Salamandrina, Salamandrina, du wirst niemals vom Feuer verzehrt. Salamandrina, Salamandrina, na na na, Salamandrina, du wirst Salamandrina, Salamandrina, Salamandrina, Salamandrina.